Salve, Rösler! Salve! Die Römer sind nach Rostock gekommen. Spätrömer, wie sie selber sagen. In Tuniken aus Bettlaken. Unter mancher schaut die Jeans hervor oder ein T-Shirt. Einen tragen sie auf einer alten Rettungsbahre. Ihren Kaiser. Den ganzen Weg vom Hauptbahnhof zum Messegelände haben sie Ausschau gehalten nach FDP-Mitgliedern. Haben sich schon im Zug Sorgen gemacht, sie könnten zu spät dran sein mit ihrem Transparent. Spätrömische Dekadenz, lasst die Spiele beginnen, steht auf zwei Betttüchern. Und genau genommen sind sie ja auch zu spät. Es ist der Morgen danach, Samstag, der zweite Tag des Parteitages. Guido Westerwelle, von dem der Begriff stammt, ist bereits am Vortag aus dem Amt geschieden. Und auch direkt vor die Halle dürfen die Demonstranten nicht, die Jusos und die Grüne Jugend. Freundlich weist die Polizei darauf hin, ihr Standplatz sei am Rande des Messegeländes und sorgt dafür, dass sie ihn auch finden. Nah am Eingang, aber doch weit außerhalb des Blickfeldes. Da sollen sie bleiben mit ihrer spätrömischen Dekadenz. Guido Westerwelle sitzt alleine. Die Präsidiumsmitglieder haben ihre Plätze auf der Tribüne kurzzeitig verlassen. Guido Westerwelle lächelt, professionell. Der noch Vorsitzende weiß, alle Augen sind auf ihn gerichtet, alle Kameras auch. In wenigen Minuten an diesem Freitag, dem 13., diesem ersten Tag des Rostocker Parteitages, wird er seine letzte Rede halten als Parteichef. Nach 10 Jahren. Sein Rücken ist gerade, seine Augen wandern die ersten Reihen der Delegierten ab, suchen Blickkontakt, finden ein bekanntes Gesicht, die Mundwinkel heben sich noch ein bisschen mehr, ein Kopfnicken, ein lautlos geformtes Hallo. Rainer Brüderle, bis kurz vor dem Parteitag Wirtschaftsminister, hat die Delegierten vorher begrüßt und klargemacht, worum es geht an diesem Wochenende in der Messehalle in Rostock. Meine Freunde, für den Erfolg einer Partei sind 3 Dinge entscheidend. Personen, Inhalt und Stil. Besonders um den Stil scheint Rainer Brüderle sich zu sorgen. Um den Stil im Umgang mit Personen. Bitte nur, dass wir alle immer Respekt haben, dass es unser Stil ist. Vor unterschiedlichen Auffassungen gehen wir auch weiterhin fair und anständig miteinander um. Und am Ende des Parteitags geben wir uns alle die Hand und halten wir die Hände und gehen wir gemeinsam den Kampf für unsere Überzeugungen. Auf, ihr Liberalen! Fürchtet euch nicht, traut euch an die Arbeit, lasst uns fröhlich und hart arbeiten, die Verkniffenen haben die Zukunft nicht. Wir heißen nicht nur Freie Demokraten, wir sind auch Freie Demokraten. Frei, eigenständig, unabhängig, wie es unserer Selbstachtung entspricht. Glück auf! Dennoch weiß zu diesem Zeitpunkt keiner so ganz genau, wie die Delegierten reagieren werden. Wird sich in der anschließenden Debatte ihr Unmut über die Fehler der letzten Monate entladen, wie manche erwarten? Oder werden sie dankbar sein für die früheren Wahlerfolge, zu denen Guido Westerwelle seine Partei geführt hat, und ihn freundlich ziehen lassen? Das, glauben viele, hängt auch davon ab, was der scheidende Parteivorsitzende sagen wird. Wird er eigene Fehler eingestehen? Burkhard Hirsch lächelt auch, still, vergnügt. Gefragt, was er von der Rede erwartet, verzieht er über seinem papiervollen Platz gleich am Gang spitzbübisch das Gesicht. Nicht viel, sagt das 80-jährige liberale Urgestein. Dabei täte eine genaue Fehleranalyse seiner Meinung nach Not. Dann wendet er sich wieder nach vorne um. Nur 3 Reihen bis zur Bühne und doch nicht viel zu sehen von Guido Westerwelle, der ans Rednerpult getreten ist. Aber Fotografen und Kameraleute versperren ihm die Sicht. Es ist für mich bewegend, sehr bewegend, weil Rainer Brüderle völlig recht hat, wenn er sagt, ein Stück ist das ja Familie. Und du hast in der Bundestagsfraktion noch was anderes gesagt. Das hast du hier aus Gründen der Höflichkeit verschwiegen. Ich sage es trotzdem. Da hast du gesagt, die Partei ist ja eigentlich unsere zweite Familie. Die Familie lauscht. Guido Westerwelle steht am Rednerpult. Seine Stimme ist weich. Er tastet nach Worten, fast bedächtig, dankt manchen Weggefährten und sagt die entscheidenden Sätze. Wer so lange eine Partei führt, der macht auch Fehler. Niemand weiß das besser als ich. Niemand weiß besser als ich, was mir nicht gelungen ist. Niemand wirft es sich selbst auch mehr vor als ich mir selbst. Ich stehe zu jedem Fehler, den ich gemacht habe, und ich stehe auch für jeden Fehler im Laufe dieser 10 Jahre gerade. Ich entschuldige mich auch für jeden Fehler. Aber bitte erlauben Sie mir, dass ich auch mit Selbstbewusstsein hinzufüge, die letzten 10 Jahre, sie waren unterm Strich durchaus positiv in der Bilanz. Wir haben mehr richtig als falsch gemacht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Jetzt hat Westerwelle festen Boden erreicht. Bekanntes Terrain. Schaltet einen Gang hoch. Parteichef-Modus. Richtet sich auf. Gesten wie Handkantenschläge. Zackig. Die Stimme bekommt den bekannten metallischen Hall. Bekannter Tonfall, bekannter Inhalt. Best of Westerwelle aus den vielen Reden seiner Amtszeit. Gedanken zur Freiheit, die Gefahr der Gleichmacherei, Leistung. Und Außenpolitik. Vor allem Außenpolitik. Westerwelle spannt den großen Bogen. Globalisierung, Schwellenländer, Ägypten, Libyen. Westerwelle der Außenminister. Als wolle er zeigen, ich kann mein Amt. Es war richtig, dass ich bleiben darf. Das Amt, das die FDP über Jahrzehnte geprägt hat. Durch Außenminister wie Scheel, Genscher, Kinkel. Das Amt, das Guido Westerwelle, der Innenpolitiker, unbedingt wollte. Ein Amt, in dem er sich eingesetzt hat für ein konkretes Abzugsdatum aus Afghanistan und Nein gesagt hat zur Beteiligung Deutschlands am Libyen-Einsatz der NATO. Jetzt wird das Amt sein Exil. Dazu das Versprechen: Ich werde meinem Nachfolger nicht ins Lenkrad greifen. Und dann kehrt er in seiner Rede doch noch einmal zurück, zur Innen-, zur Parteipolitik, nach etwa einer Stunde. Zurück zu den Delegierten, zurück zur Zukunft der FDP. Da gibt es diesen schönen Satz, der lautet: Herr Vorsitzender, die Partei steht hinter Ihnen. Und ich sage Ihnen als jemand, der 10 Jahre lang Vorsitzender war, manchmal muss die Partei auch vor einem stehen. Und das wollen wir tun. Ein Appell mit Blick auf seinen Nachfolger Rösler. Geht gut mit ihm um. Und doch klingt es auch wie eine Beschwörung, ein Wunsch, das möge auch noch ein letztes Mal für den alten Chef gelten, jetzt, wo er von Bord geht. Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt. Und das bin ich, jetzt nicht mehr. Vielen Dank. Er hat ihn also noch einmal getroffen, den Ton, den Nerv seines Publikums. Das erhebt sich, klatscht, 8 Minuten. Westerwelle hat die Erwartungen erfüllt. Aber eben auch die von Burkhard Hirsch. Also ein Vorsitzender, der wiedergewählt werden wollte, hätte dieselbe Rede halten können und halten müssen, finde ich. Also natürlich muss man sich fragen, wenn alles so tadellos ist, warum wählen wir einen neuen Vorsitzenden? Es hat Gründe, aber ich hätte erwartet, dass der Bundesvorsitzende dazu etwas mehr gesagt hätte. Florian Bernschneider schaut genervt zur Decke. Wir kennen Sie doch alle genau, Westerwelles Fehler, sagt er. Der zurzeit mit 24 Jahren jüngste Bundestagsabgeordnete hat die Rede anders verstanden. Also ich meine, es gehört schon was dazu, nicht im Groll zu gehen, nicht zu sagen, ich ärgere mich darüber, dass ich jetzt nicht wieder kandidieren kann, dass ich in Häkchen abgewählt wurde, sondern sagt, ich freue mich, weil ich weiß, wir haben gute neue Leute. Ich glaube, das hat durchaus dazu geführt, dass viele Delegierte hier wissen, dass man Westerwelle jetzt durchaus hier Rückendeckung geben kann, in seinem Amt als Außenminister weiter erfolgreich zu sein, dass er für die Fehler, die er als Parteivorsitzender gemacht hat, jetzt Konsequenzen gezogen hat und dass er damit auch in der Partei für eine Befriedigung vieler Seiten gesorgt hat. Westerwelle, der die Partei über 8 Jahre in der Opposition geführt hat, als Spaßwahlkämpfer mit seinem Guido Mobil, dem Projekt 18. Später mit einem Programm klar ausgerichtet auf eine Koalition mit der Union und einem Thema: mehr Netto vom Brutto. Das Wohl des Einzelnen, das Wohl des Leistungsträgers. Und der Westerwelle hat dazu einen erheblichen Beitrag geleistet, diese Partei politisch, thematisch, programmatisch und personell so zu verengen, dass er ohne Zweifel zu Recht mit dem Untergang der FDP in eins gesetzt wird, sagt der Politikwissenschaftler Gero Neugebauer von der Freien Universität Berlin. Das sind die Zeichen der Opposition. Während der Oppositionszeit konzentriert sich jede Partei ja auf wenige Personen und auf wenige Themen, weil sie so wenig Aufmerksamkeit hat. Analysiert Generalsekretär Christian Lindner im Rückblick. Zunächst hat die Partei damit ja auch Erfolg und steigt in nie gekannte Höhen auf. 14,6% bei der Bundestagswahl 2009. Regierungsbeteiligung. Doch sie verpasst es, umzuschalten. Vom Oppositions- in den Regierungsmodus. Schon bald werden erste Risse im Erfolg sichtbar. In der schwarz-gelben Koalition wird es nichts mit dem versprochenen vereinfachten Steuersystem, den Steuersenkungen. Die Umfragewerte sinken im Laufe des vergangenen Jahres rapide. Doch noch steht die Partei vor ihrem Vorsitzenden Westerwelle. Wenn auch nicht mehr geschlossen. Das Image der Gierpartei lastet schwer auf den Liberalen. Die Partei muss sich thematisch breiter aufstellen, will sympathischer werden, mitfühlender. Und Westerwelle soll weg. bekommt doch noch einmal eine Gnadenfrist bis zu den beiden Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Ende März. Kurz nach der Atomkatastrophe in Japan wird die schwarz-gelbe Koalition in Stuttgart aus dem Amt gejagt und in Mainz fliegt die FDP ganz aus dem Landtag. Die Jungliberalen verteilen auf dem rheinland-pfälzischen Parteitag am vergangenen Wochenende kleine Anstecknadeln. Blau auf gelbem Grund, drei Buchstaben. APO, außerparlamentarische Opposition. Anfang April gibt Westerwelle auf. Ich kann Ihnen sagen, dass mir diese Entscheidung einerseits sehr schwer, andererseits aber auch leicht fällt, weil eine ganze Anzahl auch von jungen Persönlichkeiten bereitsteht, auch in die Führung der Partei aufzurücken und die Führung der FDP zu übernehmen. Eigentlich haben sie sich schon länger darauf vorbereitet, scheint es. Generalsekretär Christian Lindner, der Chef des Nordrhein-Westfälischen Landesverbandes Daniel Bahr und Gesundheitsminister Philipp Rösler. Zum Jahreswechsel haben sie einen Neujahrsappell an die Liberalen verfasst, schreiben von einer Bewährungsprobe, von der Gefahr der thematischen Verengung, der Radikalisierung von Programm und Rhetorik. Deswegen vertrauen uns die Menschen momentan nicht so, wie wir uns das selber wünschen würden. Aber ich sage Ihnen, es wird uns gelingen, dieses Vertrauen zurückzugewinnen. Für den Abschied Westerwelles haben Bahr und Lindner gesorgt. Philipp Rösler soll das Vertrauen zurückgewinnen. Das geht nicht von heute auf morgen, aber es geht durch Verlässlichkeit, durch Berechenbarkeit und Entschlossenheit in der Sache. Denn die Menschen wollen von uns vor allem Ergebnisse. Ich füge hinzu, liberale Ergebnisse und das zu Recht, liebe Wählerinnen und Wähler. Ab heute wird die FDP liefern. Das soll für die bisher noch nicht eingelösten Wahlversprechen gelten. Personell hat er bereits aufgeräumt. In den vergangenen 10 Tagen beim Umbau der Partei- und Fraktionsführung. Über Tage hat es vorher geheißen, von Rösler sei nichts zu hören zu den Personalfragen. 2 Tage später wird klar, Rösler hat viel gesprochen. Nur eben nicht öffentlich, sondern hinter den Kulissen. Daniel Bahr übernimmt sein Amt als Bundesgesundheitsminister. Brüderle wird Fraktionsvorsitzender. Ich sage ganz offen, ich war sehr gern Bundeswirtschaftsminister. Aber wichtiger als mein Traumjob oder eine Selbstverwirklichung ist, dass die Kraft der Idee der Freiheit mehr Erfolg hat. Erfolg hat der 38-jährige neue Vorsitzende auch bei seinen Sorgenkindern. Westerwelle bleibt Außenminister. Zu einem Antrag auf dem Parteitag über dessen Verbleib im Amt des Außenministers kommt es nicht. Und Birgit Homburger, die ehemalige Fraktionschefin, mit nur 8 Stimmen Vorsprung im 2. Wahlgang noch einmal zur baden-württembergischen Landesparteichefin gewählt, schlägt Rösler persönlich als seine Stellvertreterin in der Partei vor, verknüpft sein Ansehen mit ihrem. Das ist der Preis. Das Ergebnis akzeptabel, 66%. Philipp Rösler spricht ihn aus, den Satz, der vielen durch den Kopf geht. Was wird eigentlich aus mir? Dieser Satz ist dauerhaft mit der ehemaligen schleswig-holsteinischen Ministerpräsidentin Heide Simonis verbunden. Und Rösler nennt sie auch beim Namen. Trotzdem können sich viele in Rostock, die sich über die Personalrochade ärgern, durchaus vorstellen, dass dieser Satz auch bei der FDP-Fraktion gefallen ist, in den vergangenen Tagen. Rainer Brüderle formulierte am vergangenen Dienstag nach seiner Wahl zum Nachfolger von Birgit Homburger als Fraktionsvorsitzendem: Wir haben keine Wegwerfmentalität, sondern es sind 4 Menschen, die zwar nicht vielleicht die Akzeptanz gefunden haben, die sie gewünscht hätten, die sie auch verdient hätten, auch in anderen Funktionen beibehalten. Integrieren, vermitteln, das sei eine Stärke Röslers, sagen diejenigen, die viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet haben. Er versuche, alle mitzunehmen. Das gelingt ihm auch in Rostock. Halten wir fest, den Menschen in Deutschland geht es heute besser als zu Zeiten der Großen Koalition. Rösler ist sanft, wo Westerwelle gescheppert hat. Seine Stimme leise, wo Westerwelle schrill wurde. Manchmal sinkt sie zu einem Flüstern. Das sind die Stellen in seiner Rede, an denen ihm besonders viel zu liegen scheint. Und die Halle hört zu. Manche Älteren beugen sich vor, um ihn zu verstehen. So leise spricht der neue Vorsitzende. Flüstert ihr Mut zu, seiner FDP. Steht hinter seinem Rednerpult, spricht frei. Manchmal lässt er auch die Hand in einer zeigenden Geste sinken. Dann tippt seine Zeigefingerspitze behutsam aufs Holz. Eine Geste, weltenentfernt von den Handkantenschlägen seines Vorgängers. Es geht auch um die Fehler der Vergangenheit. Zu lange habe man sich an das Thema Steuersenkung geklammert, habe aus Rücksicht gegenüber dem Koalitionspartner wichtige Themen zurückgestellt, sich zu oft öffentlich gestritten. Allerdings gehört zur Ehrlichkeit auch dazu, wenn man zunächst einmal eher mit einem Thema wahrgenommen wird und in dem Thema nicht zu aller Zufriedenheit liefern kann, dann wird es zumindest schwer. Wir wollen doch Erfolge. Und ich glaube, wir werden dann wieder Erfolg haben, wenn wir uns mit unseren liberalen Antworten auf die Lebenswirklichkeit der Menschen, auf deren Alltagssorgen konzentrieren. Und zwar die Lebenswirklichkeit und Alltagssorgen der ganz normalen Menschen in Deutschland. Dann spricht er von Heimat, erzählt von seiner Frau, seiner Schwiegermutter Ruth, die sich um ihre Enkel kümmert, und um ihre Mutter Klärchen. Später ist er mit seiner Familie im Schlepptau unterwegs in der Halle. Und auch wenn keine Bilder der Kinder erlaubt sind, das Signal ist klar. Für Philipp Rösler gibt es Wichtigeres als die Politik. Das sei das Bild der neuen FDP, das die neue Führung entwerfen will, sagt der Politologe Gero Neugebauer. Eine bewusste Abgrenzung zur FDP des Guido Westerwelle. Er ist immer nur in der Partei gewesen. Er ist ein Zögling, ein Produkt des Apparates. Seine Sichtweise auf die Gesellschaft ist die eines Menschen, der in der politischen Sphäre lebt, und zwar abgeschottet von den Lebenswirklichkeiten. Es ist kein Wunder, dass in der FDP gegenwärtig das Wort umherkreist, man müsse sich den Lebenswirklichkeiten der Menschen wieder nähern. Das ist der neue Stil. Die Delegierten danken es Rösler jedenfalls mit tosendem Applaus und stehenden Ovationen, 10 Minuten lang. Aber steht Philipp Rösler wirklich für neue Inhalte, einen neuen Ansatz, für einen mitfühlenden Liberalismus, wie Generalsekretär Lindner es nennt? Das Wort des mitfühlenden Liberalismus will ja zweierlei Dinge ausdrücken. Zum einen wollen wir zeigen, dass es nicht nur um die Offenheit der Gesellschaft, das Leistungs- und das Wettbewerbsprinzip geht, sondern dass es auch eine andere Komponente gibt, nämlich Menschen überhaupt erst zu befähigen, sich in der Offenheit der Gesellschaft bewähren zu können durch eine faire Bildungspolitik und einen aufstiegsorientierten Sozialstaat. Der Kopf und Herz miteinander verbindet, wie Philipp Rösler sagt. Gero Neugebauer ist skeptisch. Mitfühlender Liberalismus ist ein sehr schwammiger Begriff, hinter dem sich die Sozialstaatsskepsis der FDP verbirgt. Und das ist ein Begriff, der eigentlich die Funktion des Staates reduziert auf eine Institution, die nur in den Fällen, in denen wirklich der Einzelne nicht mehr in der Lage ist, für seine Existenz zu sorgen, eingreift. Das heißt, es ist eine wesentliche Beschneidung dessen, was wir heute noch als Sozialstaatsverständnis und auch als Aktivitäten des Sozialstaats kennen. Bleibt die neue FDP also doch die alte? Viele Delegierte jedenfalls freuen sich im Gespräch über den Begriff. Jetzt muss er nur noch mit Leben gefüllt werden. Leichter zu greifen sind für sie die Themen Europa und Energiepolitik. Auch darüber wird viel diskutiert. Denn, wie Rainer Brüderle sagt, meine Freunde, für den Erfolg einer Partei sind 3 Dinge entscheidend. Personen, Inhalt und Stil. Jetzt muss Philipp Rösler liefern. Die Jungen müssen zeigen, dass sie es anders, besser machen. Denn grundsätzlich gilt ja für die Zeit nach dem Neuaufbruch, die Personen bleiben dieselben, wenn sie auch die Posten getauscht haben. Ob mehr Inhalte die Partei beim Wähler wieder glaubwürdiger machen? Wer kann das schon sagen? Eines aber ist schon zu erkennen. Der neue Stil, der Rösler-Stil, der gefällt der Partei.